Kapitel 9. Die Stimme und Schnelligkeit des Vertrauens. Vertrauen zu genießen ist ein größeres Kompliment als geliebt zu werden, sagte George MacDonald. Wenn wir unseren Einfluss ausdehnen und andere dazu inspirieren wollen, ihre innere Stimme zu finden, wobei inspirieren bedeutet, jemand anders Leben einzuhauchen, bewegen wir uns in die Welt der Beziehungen hinein. Starke Beziehungen aufzubauen erfordert nicht nur ein charakterliches Fundament aus innerer Sicherheit, Überflussmentalität und moralischer Autorität, wie im ersten Teil dieses Buchs besprochen. Es bedeutet auch, dass wir neue, unverzichtbare, interpersonelle Fähigkeiten entwickeln müssen, durch die wir den Herausforderungen, denen wir uns bei unseren Beziehungen gegenübersehen werden, gewachsen sind. In den beiden nächsten Kapiteln zum Thema Vorbild geht es um die Entwicklung dieser Fähigkeiten. Auf der ganzen Welt wird Arbeit fast ausschließlich durch Beziehungen zwischen Menschen und in Organisationen gemacht. Wie sieht die Kommunikation jedoch aus, wenn kein Vertrauen herrscht? Dann ist sie gar nicht möglich. Dann ist sie wie ein Gang über ein Minenfeld. Was ist, wenn Ihre Kommunikation zwar klar und präzise ist, es aber an Vertrauen mangelt? Dann werden Sie immer nach verborgenen Bedeutungen und versteckten Motiven Ausschau halten. Dass es an Vertrauen fehlt, ist gerade die Definition einer schlechten Beziehung. Mein Sohn Steven sagt völlig zu Recht: Zu wenig Vertrauen ist die höchste indirekte Steuer. Diese indirekte Steuer ist sogar höher als alle anderen direkten und indirekten Steuern und Abgaben zusammen.